sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Juli beginnen wir mit der Festung Europa, kommen dann zu den Agrarmärkten, danach zu einem Diskursvorschlag zu Schuld und Nachbar, danach zur Gemeinnützigkeit von Vereinen und abschließend zu einer Klage gegen den Staatstrojaner. Unser erster Text ist vom Rat für Migration, einem bundesweiten Zusammenschluss von über 180 Wissenschaftlerinnen, die zu Fragen von Migration, Integration, Grenzpolitik und Rassismus arbeiten und am 30. Juni gemeinsam mit Medico International eine Erklärung zu dem Massaker am Grenzhorn von Libya veröffentlicht haben. Wieder die Entmenschlichung. Befürchtet wird, dass die Toten des 24. Juni schnell begraben werden sollen, um eine unabhängige Untersuchung zu behindern. An der Grenze zu Melilla starben mindestens 37 Menschen beim Versuch, nach Europa zu gelangen. Der Umgang mit den Lebenden wie den Toten offenbart das Versagen Europas. Auch Tage nach den tödlichen Vorkommnissen an der Grenze zur spanischen Exklave Melilla kursieren in sozialen Netzwerken die verstörenden Bilder von der europäischen Außengrenze. Stand heute wurden von marokkanischen Menschenrechtsgruppen 37 Tote gezählt, wobei die Todesursachen immer noch weitgehend ungeklärt sind. Es schockiert nicht nur die tödliche Gewalt selbst gegenüber Menschen auf der Flucht. Es ist das Bild aufgehäufter menschlicher Leiber von Halbtoten und Toten, das ein neues Niveau der Feindschaft und Entmenschlichung demonstriert. Bilder zeigen, wie bewaffnete Grenzpolizisten an jenem Freitag, den 24. Juni, Steine auf Migrierende schmeißen, selbst noch auf Verletzte und auf dem Boden liegende Menschen einprügeln. Sie verhöhnen, stundenlang werden Verletzte ohne Hilfe liegen gelassen, was die Zahl der Todesopfer noch erhöht, berichtete die Organisation Walking Borders. Was sich an der Grenze zur Exklave Melilla, diesem Überbleibsel des spanischen Kolonialismus auf dem afrikanischen Kontinent abspielt, ist neuer, trauriger Höhepunkt einer migrationspolitischen Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten und immer wieder kritisiert haben. Die Polarisierung zwischen den G7-Staaten und dem Rest der Welt spitzt sich kontinuierlich zu. Durch wirtschaftliche, soziale und ökologische Krisen, die Vernichtung von Lebensgrundlagen und Hunger. Doch die Antwort Europas gegenüber Fliehenden aus dem globalen Süden beschränkt sich immer stärker auf den Ausbau von robusten Grenzanlagen und direkte Gewaltanwendung. Das Nachdenken über legale Migrations- und Fluchtrouten scheint gänzlich einer Politik der militarisierten Abwehr gewichen. Die Verteidigung der Grenzen mit Waffengewalt, sei es in der Ägäis, auf dem Balkan, in Polen oder nun Spanien, galt 2015, als die AfD eben das forderte, noch als Tabubruch. Nun ist sie zum Alltag geworden. Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach nach Melilla von einem gewaltsamen Überfall, der von der Menschenhändlermafia organisiert wurde. Nach seiner Interpretation sind es am Boden liegende, sterbende Menschen, die die eigentliche Gefahr darstellen. Diese systematische Täter-Opfer-Verkehrung kennen wir schon länger aus der europäischen Migrationsabwehr. Seit einigen Jahren jedoch beobachten wir eine weitere folgenreiche Diskursverschiebung. Die Bezeichnung von Migration als Waffe oder Angriffskrieg mit dieser sprachlichen Wendung erscheint Migration nicht länger als humanitäre Frage, auf die im Rahmen der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention reagiert wird. Stattdessen werden Schutzsuchende zu Angreifern erklärt, zu Kriegsteilnehmenden, gegen die wir uns verteidigen müssen und denen keinesfalls unser Mitleid gelten kann, so wird das Recht auf Flucht und Suche nach einem besseren Leben endgültig delegitimiert. Bereits im März 2020, als eine größere Zahl Fliehender von der Türkei aus Europas Grenzen zu überqueren versuchte, hieß es, Flüchtlinge würden vom türkischen Präsidenten Erdogan als Waffen missbraucht. Entsprechend setzten die griechischen Grenztruppen Tränengas, Schlagstöcke und scharfe Munition gegen sie ein. Mindestens 2 Menschen starben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte Griechenland als Schutzschild Europas. Zum Jahreswechsel 2021-22 wiederholten sich ähnliche Szenen an der polnisch-belarussischen Grenze. Hier war es der belarussische Diktator Lukaschenko, der Migrantinnen im Rahmen hybrider Kriegsführung als Waffe einsetzte. Polen erklärte das Grenzgebiet zur Sperrzone, verhinderte den Zugang humanitärer Organisationen, setzte, wie zuvor Griechenland, das Recht auf Asyl aus. Flüchtende wurden im unzugänglichen Wald der Grenzregion sich selbst überlassen. Viele erfroren. Versuche, die Grenze zu überqueren, wurden mit Stacheldraht, Tränengas und Schlagstöcken verhindert. Neue Befestigungen gebaut. Auch Sanchez sprach von einem Angriff auf die territoriale Integrität Spaniens durch die Migrantinnen. Und auch diesmal kam Unterstützung aus Brüssel. Wir unterstützen Spanien und alle Länder, die an vorderster Front die Grenzen der EU schützen, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Doch nicht nur der Staat scheint der Gewalt keinen Einhalt mehr gebieten zu wollen. Auch auf juristischer Ebene wird es zunehmend schwieriger, Menschenrechtsverletzungen anzufechten. So haben beispielsweise Bulgarien und Polen ihre gewaltsamen Pushback-Praktiken de facto legalisiert. Ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, das diese Grundrechtsverletzungen stoppt, lässt auf sich warten. Auch Griechenland und Kroatien setzen Pushbacks unbehelligt weiter ein, obwohl erdrückende Beweise für folterähnliche Gewaltanwendung durch den Grenzschutz vorliegen. Auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützt diese Praktiken. Das Menschenrechtssystem der EU erweist sich als im höchsten Maße ineffektiv gegenüber den Mitgliedsländern wie den eigenen Institutionen. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte scheint seine Rechtsprechung zunehmend dem migrationsfeindlichen Umfeld anzupassen. Noch 2017 verurteilte eine Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gewaltsame Pushbacks an der marokkanisch-spanischen Grenze und sprach Spanien in der Kollektivausweisung für schuldig. Diese Entscheidung wurde jedoch im Februar 2020 von der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte revidiert, die keine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention mehr feststellen wollte. Es ist insbesondere diese juristische Kehrtwende, die Spaniens Ministerpräsident nun erlaubt, Grenzpatrouillen, die mitverantwortlich für den Tod dutzender Menschen sind, noch zu loben. Gewalt und Entmenschlichung in Melilla verweisen in aller Deutlichkeit auf die rassistische Ordnung, die sich an den Grenzen Europas manifestiert. Sie teilt Menschen in solche, die zu leben verdienen, und andere, deren Tod hingenommen oder sogar gerechtfertigt wird. Europa wendet sich, zu Recht, dem Schicksal der Menschen in der Ukraine zu, betrauert ihren Tod und empfängt Flüchtende mit offenen Armen. Gleichzeitig wendet es sich von Menschen ab, die als fremd wahrgenommen werden. In rassistischen Bildern und grenzpolizeilichen Maßnahmen werden sie entmenschlicht und ihr Tod wird, wenn nicht aktiv herbeigeführt, so doch in Kauf genommen. Das ist im Europa der Gegenwart kein Skandal mehr. Umso mehr braucht es soziale Bewegungen, Zivilgesellschaft und kritische Wissenschaft, die hinschauen und die Geltung von körperlicher Unversehrtheit und Schutz vor staatlicher Gewaltwirkung verteidigen. Deshalb schließen wir uns der Forderung marokkanischer Menschenrechtsorganisationen an, die Vorfälle an der Grenze zu Melilla durch eine unabhängige internationale Kommission, bestehend aus Menschenrechtsorganisationen, Menschen- und Völkerrechterinnen, Familienangehörigen der Opfer und kritische Wissenschaftlerinnen zu untersuchen. Wir fordern die Europäische Kommission auf, den alltäglichen und systematischen Bruch internationalen und europäischen Rechts an Europas Grenzen zu beenden. Sie muss Vertragsverletzungsverfahren gegen die jeweiligen Mitgliedstaaten initiieren und die Grenzschutzagentur Frontex aus diesen Ländern abziehen. Von der Festung Europa kommen wir zu den Agrarmärkten und einem Artikel aus der Ökologie und Landbau, einer Zeitschrift, die seit 1977 erscheint und Diskussionen zur Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus vorantreiben möchte. So die Selbstbeschreibung. Wir stellen euch einen Artikel aus Ökologie und Landbau Nummer 3 2022 vor. Der heißt »Der Krieg und die Agrarmärkte«. Der Krieg in der Ukraine stellt die weltweiten Verflechtungen der Agrarmärkte bloß. Nur durch deren Deglobalisierung können auf Dauer die existenziell betroffenen Länder überleben. Ändert sich nun nichts, wird sich die Hunger- und Armutskrise verschärfen. Als die russische Armee Ende Februar in die Ukraine eine große Offensive startete, befand sich die Welt bereits mitten in einer schweren Hunger- und Armutskrise. 2 Jahre Corona-Restriktionen hatten in fast allen Ländern zu immensen Einbrüchen des Wirtschaftslebens geführt. Je nach Quelle wurden 100 bis 160 Millionen Menschen zurück in die extreme Armut geworfen. Am stärksten traf es die ärmsten 20%. Etwa 2,4 Milliarden Menschen haben heute keinen Zugang zu angemessener Nahrung. Ein Anstieg um 320 Millionen seit 2019. Die Staatsverschuldung explodierte weltweit und setzt damit die Handlungsfähigkeit vieler Regierungen enge Grenzen. Diese Katastrophe findet in westlichen Medien allerdings kaum Beachtung. Vor diesem Hintergrund werden der Krieg in der Kornkammer Europas und die Blockade der Schwarzmeerhäfen zu noch mehr Hunger in Afrika führen, warnt das World Food Programm WFP der Vereinten Nationen und viele international tätige Hilfsorganisationen. Der Nahrungsmittelpreisindex der Welternährungsorganisation FAO hat ein Allzeithoch erreicht. Russland selbst ist der größte, die Ukraine ist der 5. Exporteur von Weizen im Welthandel. Russland ist außerdem der größte Düngemittelexporteur der Welt und für viele Länder die Hauptquelle für Dünger. Anfang Februar 2022 notierten die Welthandelsbörsen die Tonne Weizen mit rund 260 Euro. Einen Monat später kostet eine Tonne Weizen fast 2/3 mehr, 430 Euro. Tendenz steigend. Für Länder in Nord- und Ostafrika eine Katastrophe. Weltweit gibt es 50 Länder, die 30% und mehr ihres Weizens aus der Ukraine und Russland beziehen. Darunter besonders viele arme Länder aus Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten. So importierte etwa Kenia 80% des Getreides oder Ägypten 75%. Und nun geht die Angst vor Unruhen wegen steigender Brotpreise um. Wir erinnern uns, der arabische Frühling entzündete sich an rasch steigenden Lebenshaltungskosten. Dabei ist klar, an aktueller physischer Knappheit liegt dieser rasante Preisanstieg nicht, sondern an erwarteter Knappheit. Noch bis in die 1970er Jahre hatten wir eine große Vielfalt regionaler Märkte, regional wirtschaftender Erzeuger, regionale Preisbildung. Davon kann man heute nicht mehr sprechen. Wir haben es heute mit einem von multinationalen Konzernen dominierten Foodsystem zu tun, gekennzeichnet durch globalisierte sogenannte Wertschöpfungs- und Lieferketten, getrieben von der Logik der Konzerne. Seine Entstehung ist kein Naturgesetz. Ohne massive politische Rückendeckung hätte es diese Entwicklung nie gegeben. Globale Lieferketten funktionieren nur, wenn man mit Freihandelsabkommen die Märkte öffnet, notfalls auch gegen massiven öffentlichen Widerstand. Genau darum geht es in der Handelspolitik der EU, aber auch anderer großer Handelsblöcke, wie etwa der USA. Die Liberalisierung des Welthandels unter dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, GATT, betraf in erster Linie Industriegüter. Vor dem ausgeprägten Agrarprotektionismus der USA und der damaligen EG mussten die Freihändler meist kapitulieren. Dies änderte sich erst mit Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995, als der Neoliberalismus sich in den Industriestaaten durchzusetzen begann und die Öffnung der Agrarmärkte zum politischen Ziel wurde. Auf den Weltmärkten agieren allerdings keine Länder, sondern Unternehmen. Die wichtigsten Agrarrohstoffe sind Weizen, Mais und Sojabohnen. Ob sie als Nahrungsmittel, Futtermittel oder Industrie- bzw. Energierohstoffe verarbeitet werden, hängt letztlich von der Marktlage und der Qualität ab. 4 Konzerne dominieren den Welthandel mit diesen Agrarrohstoffen. Archer Daniels Midland, ADM, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus. Gemeinsam sind sie als ABCD-Gruppe bekannt. ADM, Bunge und Cargill sitzen in den USA, Louis Dreyfus in Amsterdam. Sonderlich transparent sind diese Unternehmen nicht. Sie gehören im Wesentlichen immer noch ihren Gründerfamilien. Nur ADM und Bunge sind an der Börse notiert. Sie handeln, transportieren und verarbeiten viele Rohstoffe. Sie besitzen Hochseeschiffe, Häfen, Eisenbahnen, Raffinerien, Silos, Ölmühlen und Fabriken. Ihr Weltmarktanteil liegt bei 70%. Die Macht der großen 4 ist also noch immer weltumfänglich. Und sie sind schon lange auf dem Weg, den reinen Rohstoffhandel zu verlassen. Sie kaufen sich durch die Unternehmenslandschaft, um auch die Verarbeitung der Ackerfrüchte in den Griff zu bekommen. In den letzten Jahren haben auch Handelsunternehmen aus wichtigen Export- und Importländern wie Russland und China bedeutende Marktanteile errungen. Mit ihrer großen Marktmacht können solche Konzerne die Weltagrarmärkte zu ihren Gunsten beeinflussen und bei Preisverhandlungen mit Erzeugern diese Macht ausspielen. Die höchsten Rendite kann man auf den Weltagrarmärkten mit Spekulation erzielen und dafür sind extreme Preisschwankungen ideal. Dauerhaft stabile und niedrige Weltagrarpreise sind dagegen wenig profitabel. Wenn man früh große Ernteausfälle wie im Jahr 2012 erkennt, kann man auf steigende Preise setzen und recht günstige Kaufverträge abschließen. Als die Preise 2012 tatsächlich rasant stiegen, konnte man an der Börse diese Kaufverträge mit erheblichem Gewinn weiterverkaufen. Die Weltagrarmärkte sind seit der Finanzmarktderegulierung zunehmend finanzialisiert. Die Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte bestimmen und treiben immer mehr die Preise von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Auch die Spekulation mit Erdöl und Erdgas treibt die Nahrungsmittelpreise. Da die industrielle Landwirtschaft stark abhängig ist von Kunstdünger und Pestiziden, deren Herstellung sehr energieintensiv ist. Ungefähr die Hälfte des Preisanstiegs von Lebensmitteln geht auf steigende Ölpreise zurück. Den Krieg gegen die Ukraine konnte man zwar nicht unbedingt erahnen, aber wer seine Folgen sofort erkannt hat, könnte damit gut verdienen. Allerdings sind derart abrupte Entwicklungen auch für das Geschäftsmodell der Weltmarkthändler eine Herausforderung. In normalen Zeiten leiht man sich Geld am Kapitalmarkt, das dann durch den Verkauf wieder reinkommt. Seit dem Krieg verlangen aber auch viele Verkäufer stark steigende Preise. Weil die Preise jederzeit wieder fallen könnten, wären solche Geschäfte nun eine gefährliche Wette. An den Terminmärkten, an denen sich die Handelsunternehmen gegen Preissteigerungen absichern, werden jetzt für solche Kontrakte horrende Bargeldeinlagen als Sicherheit verlangt. Deshalb könnte manche Rohstoffhandelskontrakte gar nicht erst zustande kommen. Oder aber bei so hoher Preisvolatilität nur zu hohen Kapitalkosten. Im Ergebnis reicht das Kapital nicht mehr für so viele Geschäfte wie früher. Cargill, ADM und Bunge gaben bekannt, ihre Geschäfte in Russland zwar zurückzufahren, essentielle Nahrungsmittelbetriebe aber weiterhin produzieren zu lassen. Die Louis-Dreyfus Company hat die Geschäfte in Russland seit dem 4. März eingestellt. Laut MarktexpertInnen haben die ABCD die Lage, Ausfall der Ukraine, frühzeitig erkannt, verstärkt in Südamerika eingekauft und sich an den wahren Terminbörsen gegen steigende Preise abgesichert. Wen würde es wundern, wenn sie selbst das Angebot künstlich verknappen, um die gebunkerte Ware teuer zu verkaufen? Die derzeitige Preisentwicklung ist jedenfalls durch die tatsächlich verfügbaren Mengen an Agrarrohstoffen nicht zu erklären. Am meisten zu verlieren hat bei den Geschäften mit den explodierenden Preisen der globale Süden, jedenfalls die von Lebensmittelimporten abhängigen Länder, die dafür jetzt einen höheren Anteil ihrer knappen Devisenreserven aufbringen bzw. sich noch höher verschulden müssen. Die Macht der Konzerne wird in der Kriegssituation besonders deutlich. Jetzt stellt sich heraus, dass niemand weiß, wie viel Getreide es eigentlich in den Lagern der Welt gibt. Das ist sozusagen ein Betriebsgeheimnis der Konzerne. Was können wir kurzfristig liefern? Unser Geheimnis. Zu welchem Preis? Den diktieren wir. Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums zufolge hat China etwa 159 Millionen Tonnen Weizen gelagert, die Hälfte der weltweiten Lagerbestände, verglichen mit den 11 Millionen Tonnen der EU. Ähnlich sieht es bei Mais, Reis oder Ölsaaten aus. In Beijing und Moskau kann man überlegen, wie man die politische Macht von Getreidevorräten geostrategisch gegen den Westen einsetzt. Versuche, einen ungebremsten Preisanstieg politisch entgegenzusteuern, werden auch dadurch erschwert, dass unklar ist, wie viel einzelne Staaten und Unternehmen seit Ausbruch des Krieges eingekauft haben. 80% der Geschäfte laufen über die Schweiz, ohne Transparenz. Der Krieg gegen die Ukraine zeigt in aller Dramatik, dass die Globalisierung der Agrarmärkte eine Sackgasse ist. Sie hat zu einem hochgradig instabilen und störungsanfälligen System geführt. Wir brauchen eine Deglobalisierung der Landwirtschaft und der Agrarmärkte und vor allem der Preisbildungsmechanismen. Aber das ist einfacher gesagt als getan und wird dauern. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn in der jetzigen Lage auch interkontinental gehandelt wird. Aber die Preisbildungsmechanismen müssen wieder regionalisiert werden. Ein Weltmarktpreis für Fleisch oder Milch, das ist grotesk. Das darf es nicht geben. Für Getreide im Grunde auch nicht. Nur in wieder regionalisierten Märkten haben die Bäuerinnen und Bauern in den über 100 Agrarimportländern wieder eine Chance, eine profitable Landwirtschaft zu betreiben, von der sie auch leben können. Wieder zurückentwickelt werden müssen dann auch die Weltmarktorientierung der Agrarproduktion. In Europa haben Agrarberatung und Bauernverbände den Bäuerinnen und Bauern jahrzehntelang das Lied vom Wachsen oder Weichen vorgesungen. In Afrika werden Schnittblumen und Bohnen für den Export angebaut, statt der traditionellen Hirse für die Ernährung der eigenen Bevölkerung. Eine Sackgasse ist auch die Orientierung an globalen Ackerfrüchten wie Weizen, die in vielen Teilen der Welt gar keine passenden Standorte vorfinden. Die Neuentdeckung alter Getreidesorte wie Hirse oder Sorghum würde weite Teile des ABCD-Geschäftsmodells empfindlich stören. Auch die enorme Abhängigkeit der Agrarproduktion von fossilen Energieträgern muss durch eine Ökologisierung der Produktion überwunden werden. Die in der deutschen Diskussion weit verbreitete Vorstellung, der Krieg gegen die Ukraine verdeutliche die Notwendigkeit, weniger Fleisch zu essen und damit die Getreidenachfrage zu senken, geht dagegen am Thema vorbei, weil sie weiterhin von Agrarweltmärkten ausgeht. Die Vorstellung, Europa müsse die Welt ernähren, ist absurd. Solange die Bäuerinnen und Bauern in Afrika und anderswo von ihrer Landwirtschaft leben und die dortige Bevölkerung ernähren können, spielt es für sie keine Rolle, was die Menschen in Europa oder den USA essen, weil ein Weltmarkt für sie irrelevant ist. Dass die industrielle Massentierhaltung abgeschafft gehört, ist so oder so richtig. Aber auch ohne sie ist eine globalisierte Landwirtschaft nicht zukunftsfähig. Selbst wenn morgen in der Ukraine Waffenstillstand herrscht, die nächste Krise kommt bestimmt. Im Römischen Reich deutscher Nation fand im 11. und 12. Jahrhundert eine erste Pogromwelle statt, bei der Tausende von JüdInnen ermordet wurden und antisemitische Skulpturen an Kirchen wie dem Wittenberger Dom angebracht wurden. Diese können nach aktuellen Gerichtsurteilen unkommentiert an den Kirchen bleiben. Zeitgleich wurde bei der Documenta in Kassel erst ein antisemitisches Wandbild aufgehängt und dann nach wenigen Tagen abgehängt. Ein daraufhin von dem Frankfurter Anne-Frank-Zentrum gemachtes Diskursangebot wurde von der Documenta-Leitung 3 Wochen lang nicht angenommen, noch nicht mal beantwortet. Bei all den verweigerten Diskursen zu Antisemitismus in der BRD haben wir einen Diskursvorschlag zur Einordnung von Shoah, Israel und Nakba in der Taz vom 13. Juli gefunden, den wir euch vorstellen wollen. Schuld und Nakba. Die Erinnerungskultur muss sich für palästinensische Erzählungen öffnen. Was 1948 geschah, verlangt nach mehr als einseitiger Empathie. Es ist ein Erfordernis deutscher Geschichte, im Land der Shoah über den israelisch-palästinensischen Konflikt im Nahen Osten mit Bedacht und Achtsamkeit zu sprechen. Was wären Kriterien dafür? Zum Beispiel Genauigkeit, historische Redlichkeit und selbstkritische Betrachtung des eigenen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Mittlerweile zieht ein beachtlicher Teil des etablierten Deutschland einen Bandkreis um alles, worin der Begriff Palästina vorkommt. Vorsicht, Antisemitismus, besser nicht nähern. So wird die Erinnerung an das Großverbrechen unserer Vorfahren zu einer Waffe, die sich ausgerechnet gegen jene richtet, die von Mitschuld daran anders als viele deutschen Familien völlig frei sind. Mal trifft es Juden, Jüdinnen mit missliebigen Ansichten zu Israel, vor allem aber trifft es Palästinenser und Palästinenserinnen. 200.000 von ihnen leben in Deutschland, mehr als irgendwo sonst in Europa. Sie haben ein Recht darauf, ihre Sicht der Geschichte zu erzählen und zwar als Teil einer neu verstandenen Erinnerungskultur, die Konflikte nicht scheut und gerade dadurch dichotome, einander ausschließende Narrative überwinden könnte. Beginnen wir mit dem Jahr 1948. Für Israel die siegreiche Gründung des neuen Staates, für Palästinenser der traumatische Verlust von Heimat, Kultur, Existenz, die Nakba, arabisch für Katastrophe. Ohne Vertreibung wäre ein mehrheitlich jüdischer Staat nicht möglich gewesen und Vertreibung verlangte Gewalt. Dazu zählten auch Massaker an Zivilisten. Das verübte Unrecht wurde rasch aus dem Bewusstsein verdrängt. Israel sah sich als Nation der Opfer. Jeder Dritte im neuen Staat war Holocaust-Überlebender. Ohne jeden Zweifel ist der Völkermord an den Juden von einer völlig anderen Dimension mit einem anderen Charakter als die Nakba. Aber die Nakba hält als Entrechtung an und viele Palästinenser sehen sich nun seit über 70 Jahren gezwungen, den Preis für ein europäisches Verbrechen zu zahlen. Lange hatten die zwei diametralen Sichtweisen des Jahres 1948 nur gemeinsam, den Schmerz der jeweils anderen Seite gering zu schätzen oder zu leugnen. In Israel war der Begriff Nakba ein Tabu, das beginnt zu bröckeln. Bücher behandeln neue Sichtweisen von israelischen wie arabischen Intellektuellen. Vorsichtshalber werden sie nicht ins Deutsche übersetzt. Erzählt eure Geschichte. Zu dieser Einladung an die hiesigen Palästinenser konnte sich die Erinnerungskultur bisher nicht durchringen. Lieber wird für die israelische Staatsgründung ein Passepartout benutzt, in dem allein die Shoah Platz hat. Die Nakba gilt als historischer Kollateralschaden, außerhalb unserer Zuständigkeit, jenseits unserer Empathie. Logisch ist das nicht. Gerade wenn der Holocaust als eine alle anderen Faktoren überschreitende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba auch Teil unserer Geschichte, Teil einer gemeinsamen Geschichte. Stattdessen wird von hiesigen Palästinensern verlangt, sich in das deutsche Passepartout einzufügen und für eigenes Leid als unvermeidbare Folge des großen Leids anderer zu betrachten. Das kann nicht gelingen. Es führt nur dazu, dass die einen schreiend auch mit unappetitlichen Schreien artikulieren, während viele andere die Etablierten der Community lieber schweigen, um den eigenen Ruf oder die berufliche Zukunft nicht zu gefährden. Es gebe eine palästinensische Stummheit, schreibt der Philosoph Raf Zweig, die daraus resultiert, dass es unmöglich ist, eine Version der Ereignisse zu entwickeln, die der herrschenden Grammatik entspricht. Vielleicht sollten wir dann die Grammatik überprüfen. Als Nachfahren der Täter im Holocaust tragen wir keine direkte Schuld daran, dass mehr als 500 palästinensische Dörfer unbewohnbar gemacht wurden. Aber wir sind durch die Last des europäischen Antisemitismus in diesem Vorgang verstrickt. Diese Verstrickung verneinen kann eigentlich nur, wer der Ansicht ist, die Shoah habe mit dem Bedürfnis nach einem ethnonationalen jüdischen Staat nichts zu tun gehabt. Das wäre eine unhistorische Position. Durch den Völkermord bekam das Projekt Israel für viele Juden und Jüdinnen im Hinblick auf Schutz und Identifikation eine Bedeutung, die der Zionismus zuvor nicht hatte generieren können. Ich plädiere deshalb dafür, dass wir die Nakba in einem erweiterten Sinne als Teil deutscher Geschichte begreifen und ihrer Erzählung Raum in der Erinnerungskultur geben. Dafür muss man sich keineswegs darüber einig sein, inwiefern die Staatsgründung Israels auch ein Akt von Siedlerkolonialismus war. Man muss sich gleichfalls nicht einig sein über Begrifflichkeiten für heutiges Besatzungsunrecht. Sondern es geht in einem ersten Schritt zunächst darum, sich einer krassen Asymmetrie bewusst zu werden. Trotz Jahrzehnten des Täterschutzes lebt das Post-NS-Deutschland heute auf der Sonnenseite der Geschichte. Die Frontstellung des Kalten Krieges schütze die Bundesrepublik vor Reparationen und Rache, vor allen tiefgreifenden Konsequenzen eines Menschheitsverbrechens. Unterdessen stehen die Palästinenser als Opfer der Geschichte weiter mit leeren Händen da. Privilegierung verfechtet, ebenso wie Verstrickung. Umso beschämender, dass jüngst in Berlin sämtliche Veranstaltungen zum Jahrestag der Nakba vorab verboten wurden. Es gelte, Antisemitismus vorzubeugen. Obwohl rechtsstaatlich dubios, regte sich daran kaum Kritik. Die linke Palästina-Solidarität früherer Zeiten hat ihrerseits eine Geschichte von Empathiespaltung, von mangelnder Sensibilität für jüdische Befürchtungen und Traumata. Heute ist die Zeit, andere Arten von Allianzen zu bilden und herauszufinden, was eine multiperspektivische Betrachtung in diesem Fall tatsächlich sein könnte. Dass dies leicht ist, hat niemand behauptet. Verweigerten Diskursen und einem Diskursvorschlag zu Shoah, Israel und Nakba kommen wir zum Vereinsrecht und wie Verein durch dieses das politische Engagement erschwert wird und einen Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik mit dem Titel AfD versus Zivilgesellschaft – Angriff auf die Gemeinnützigkeit. Die Naturfreunde Thüringen engagieren sich nicht nur für nachhaltige Umweltpolitik, sondern stehen auch für demokratische Werte ein. Gegen Rassismus, Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit. Ihr Bundesverband unterhält sogar eine eigene Fachstelle, die völkischen Ideologien im Naturschutz entgegenwirken will. Uns war für die Thüringer Naturfreunde am 5. Februar 2020 sofort klar, die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD war ein absoluter Tabubruch. So hielten sie es auch auf ihrer Facebook-Seite fest. Abends gehörten sie zu den Tausenden von Menschen, die vor dem Thüringer Landtag demonstrierten und an den nachfolgenden Tagen wiederkehrten. Man möchte meinen, dieses gesellschaftspolitische Engagement gehöre in einer Demokratie selbstverständlich dazu. Doch weit gefehlt. Dem stehen allzu oft das Gemeinnützigkeitsrecht, die sogenannte Abgabenordnung und das örtliche Finanzamt entgegen. So auch in diesem Fall. Nachdem anonyme Anzeigen gegen den Verband und dessen Jugendorganisation eingingen, die sich auf verschiedene Anti-AfD-Facebook-Posts der Naturfreunde auch aus den Jahren vor der Kemmerich-Wahl bezogen, zweifelte das Finanzamt die Gemeinnützigkeit des Vereins an. Es ist nicht das erste Mal, dass AfD-PolitikerInnen oder Personen aus deren Umfeld versuchen, gemeinnützigen Vereinen die Redefreiheit zu entziehen oder diese anderweitig zu attackieren. Die Angriffe treffen laut der kürzlich erschienenen Pilotstudie bedrohte Zivilgesellschaft des Berliner DEZIM-Instituts vornehmlich Initiativen, die sich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen, sich gegen Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagieren. Die ForscherInnen befragten Projekte aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Zwei Drittel gaben an, in den letzten 12 Monaten wegen ihrer Arbeit beleidigt, bedroht oder sogar körperlich angegriffen worden zu sein. Hinzu kommt eine latente Bedrohungslage, etwa durch parlamentarische Anfragen der AfD-Fraktion zur Finanzierung der Projekte oder direkte Einmischung bei Mittelgebern. Dabei geht es oft direkt oder indirekt um den gemeinnützigen Status der Initiative. So hat der Verein Fulda stellt sich quer im August 2021 öffentlich gemacht, dass gegen ihn beim örtlichen Finanzamt mehr als 30 teilweise anonyme Anzeigen vorliegen. Um diese abzuwehren, hat der Verein bis dahin knapp 18.000 Euro für AnwältInnen ausgeben müssen. Und diese Aktivitäten von rechts nehmen offensichtlich zu. Laut einer kleinen Anfrage an das Finanzministerium Niedersachsen hat sich die Zahl der Anzeigen an Finanzämtern zwischen 2010 und 2019 mehr als verfünffacht. Für die Vereine ist ein Konflikt mit dem Finanzamt oft gleichbedeutend mit Jahren großer Unsicherheit. Denn bei Verlust der Gemeinnützigkeit müssen sie nicht nur Steuern zahlen, sondern dürfen auch keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen, weshalb Spendengelder ausbleiben. Zudem fallen öffentliche Förderungen weg und dürfen Räume nicht mehr kostenlos angemietet werden. Insbesondere bei kleinen Vereinen steht da schnell die Existenz auf dem Spiel. Die lange Unsicherheit war sowohl für die ehrenamtlichen wie auch die hauptamtlichen Mitarbeitenden sehr belastend und hat viel Zeit, Mühe und Kraft gekostet, sagt Anja Zacho von den Thüringer Naturfreunden. Ein Jahr lang rang der Verein mit Hilfe von AnwältInnen mit dem Finanzamt. Erst Ende 2021 bekam er den Bescheid, der ihn zumindest für 2017 bis 2019 als gemeinnützig einstufte. Die Freistellung für 2020, also das Jahr der Kemmerich-Wahl, steht aber weiterhin aus. Die Unsicherheit bleibt. Damit sind die Naturfreunde Thüringen längst nicht allein. So kreidete das zuständige Finanzamt dem Demokratischen Zentrum Ludwigsburg an, dass es Rechtsradikale und Personen, die sich in der Vergangenheit rassistisch oder antisemitisch geäußert hatten, von seinen Veranstaltungen ausschloss. Auch der Verein Change.org, heute In-It, verlor seinen Gemeinnützigkeitsstatus, weil er Petitionen gegen Shell, Coca-Cola oder Siemens richtete. Beide Prozesse ziehen sich bereits über mehrere Jahre hin. Seitdem das Frankfurter Finanzamt 2014 der globalisierungskritischen Organisation ATTAC ihren gemeinnützigen Status aberkannte, wird über eine Reform der Abgabenordnung diskutiert und darüber, welche Rolle Vereinen in demokratischen Auseinandersetzungen zukommen soll. Zivilgesellschaftliche AkteurInnen beklagen seither, dass die bisherigen Reformbemühungen bei der Abgabenordnung nicht ausreichen, um den Vereinen Rechtssicherheit zu bieten. ForscherInnen bezeichnen den veralteten Rechtsrahmen als Flickschusterei und sprechen gar von einer politischen Vernachlässigung der Zivilgesellschaft, durch die diese nachhaltig geschwächt werde. Sorge um die hiesige Demokratie treibt mittlerweile selbst die Europäische Kommission um. Diese fällte vor einem Jahr in ihrem Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland ein schwerwiegendes Urteil. Die hiesige Rechtslage führe zu einer erheblichen Unsicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere für diejenigen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Zentral seien dabei zwei Entwicklungen. Zum einen könne die Furcht vor dem Verlust der Steuerbefreiung dazu führen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen davon absehen, zu potenziell sensiblen Fragen Stellung zu nehmen. Zum anderen werden die Androhungen rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit dem Steuerstatus auch als politische Taktik genutzt. Die veraltete Abgabenordnung bedroht Vereine also doppelt. Sie schrauben aus Angst, ihren gemeinnützigen Status zu verlieren, ihre demokratisch wichtige Arbeit zurück und werden wegen des unsicheren Rechtsrahmens Opfer von gezielten Angriffen. Das wollte die Ampelregierung eigentlich ändern. Sie hatte sich darauf geeinigt, der entstandenen Unsicherheit nach der Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des Bundesfinanzhofes entgegenzuwirken. Im Koalitionsvertrag sind dazu zwei konkrete Maßnahmen ausformuliert. Erstens will die Bundesregierung gemeinnützigen Vereinen erlauben, sich im Rahmen ihrer Satzungszwecke auch politisch zu engagieren. Das heißt, ein Klimaschutzverein kann für bessere Gesetze zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes demonstrieren, Petitionen starten oder Gespräche mit PolitikerInnen führen. Zweitens soll ein solcher Verein auch gelegentlich zu tagespolitischen Themen Stellung nehmen dürfen, also beispielsweise anlässlich eines rassistischen Anschlags. Beide Reformvereinbarungen gehören zu den langjährigen Kernforderungen der Zivilgesellschaft. Hierfür existieren ausgearbeitete Gesetzentwürfe und konkrete Formulierungen. Die schnellstmögliche Umsetzung wäre bereits im Jahressteuergesetz 2022 möglich. Schon zum 1. Januar 2023 könnte die Ampelregierung rechtssichere Rahmenbedingungen für das demokratische Engagement der gemeinnützigen Vereine schaffen. Bisher sieht es aber nicht danach aus, als hätte dies für SPD, Grüne und FDP Priorität. Zwar arbeiten aktuell Bundesinnen- und Bundesfamilienministerium am Leuchtturmprojekt Demokratiefördergesetz. Damit sollen zivilgesellschaftliche Initiativen zum Beispiel gegen Rechtsextremismus finanziell und vor allem langfristig sicher unterstützt werden. Allerdings hängt auch das Gelingen dieses Vorhabens am Ende von einer Reform der Abgabenordnung ab. Hier wäre das Finanzministerium unter Christian Lindner am Zuge. Denn wenn eine Organisation Zuschüsse aus den Töpfen des Demokratiefördergesetzes erhalten will, muss sie gemeinnützig sein. Die oben genannten Beispiele zeigen aber, dass das Gemeinnützigkeitsrecht derzeit gerade jenes Engagement ausbremst, das mit diesem Gesetz eigentlich unterstützt werden soll. In der Abgabenordnung gibt es nämlich zurzeit noch nicht einmal einen passenden gemeinnützigen Zweck, dem das Engagement, welches durch das Demokratiefördergesetz gestärkt werden soll, zugeordnet werden könnte. Demokratie, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit? Fehlanzeige. Zwar gibt es den Zweck der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens, aber der ist 2019 vom Bundesfinanzhof, BFH, im Urteil gegen ATTAC derart beschnitten worden, dass darunter keine breite Demokratieförderung mehr zu fassen ist. Im gleichen Urteil grenzte der BFH auch den Zweck der politischen Bildung so stark ein, dass grundsätzlich in Frage steht, ob diese damit im Sinne des Demokratiefördergesetzes überhaupt noch möglich ist. Das höchste Finanzgericht erlegte Organisationen auf, dass politische Bildung in geistiger Offenheit erfolgen muss. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassung zu beeinflussen. Dieses Kriterium greift nicht nur in die Meinungsfreiheit von Bildungsvereinen ein, sondern es wurde vom BfH außerdem nicht ausreichend definiert, sodass eine Situation entstanden ist, in der FinanzbeamtInnen Urteile über die Inhalte von Bildungsveranstaltungen fällen müssen. Die Folge ist ein diffuses und damit gefährliches Neutralitätsgebot, das im Fall des Demokratischen Zentrums Ludwigsburg dazu geführt hat, dass das soziokulturelle Zentrum seine Gemeinnützigkeit verlor. Wegen dessen kapitalismuskritischer Seminararbeit, dem Streben nach einer klassenlosen Gesellschaft und seiner antifaschistischen Ausrichtung. Die Gängelung der politischen Bildung steht im harten Widerspruch zu Äußerungen des Bundesinnenministeriums und dem Eckpunktepapier für das Demokratiefördergesetz des Familienministeriums. Die neue Familienministerin Lisa Paus, zuvor Finanzexpertin der Grünen-Fraktion, könnte jetzt den nötigen Perspektivwechsel anstoßen. Allein wird ihr dies aber nicht gelingen. Ohne FDP-Finanzminister Christian Lindner bleiben alle Versprechen Makulatur. Und dessen Partei hat bisher mit Angriffen auf die Gemeinnützigkeit der Tierrechtsorganisation PETA und der Deutschen Umwelthilfe ein fragwürdiges Verständnis von Zivilgesellschaft bewiesen. Grüne und SPD müssen hier den nötigen Druck aufbauen, damit sich Lindner für das Jahressteuergesetz nicht am Ende nur die Rosinen rauspickt, die FDP-WählerInnen schmecken. Denn eine Koalition, die es mit der Stärkung der ehrenamtlichen Demokratiearbeit wirklich ernst meint, muss hier dringend tätig werden und das Gemeinnützigkeitsrecht reformieren. Sie muss die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen, die politische Bildung stärken und endlich gemeinnützige Zwecke einführen, mit denen das Engagement für Demokratie, nachhaltigen Umweltschutz, Antirassismus und Menschenrechtsarbeit rechtssicher möglich ist. Die in der deutschen Gesetzgebung verankerte Dichotomie von unpolitischer Zivilgesellschaft auf der einen und politischen Parteien auf der anderen Seite ist längst aus der Zeit gefallen. Zivilgesellschaftliche Organisationen müssen endlich als das anerkannt werden, was sie längst sind, eine Bereicherung für die Demokratie. Auch hierzu gibt es von europäischer Seite übrigens klare Worte. So sieht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zivilgesellschaftliche Organisationen in der Rolle des öffentlichen Wachhundes und hebt sie damit auf eine Ebene mit Presse und Parteien. Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zufolge besitzen sie ein Recht darauf, sich politisch zu betätigen und mit rechtmäßigen und demokratischen Mitteln politische Ziele zu verfolgen. Ein Recht, das auch die Bundesregierung endlich wirksam schützen muss. Unser letzter Artikel ist eine Pressemitteilung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die, wie Sie selbst sagen, wir helfen ein Recht zu seinem Recht für Freiheitsrechte vor Gericht. Ihr findet die Gesellschaft für Freiheitsrechte online unter freiheitsrechte.org. Nun zu Ihrer PM. Das Grundgesetz gilt auch für den Verfassungsschutz. Die Nachrichtendienste müssen zurück auf den Boden des Grundgesetzes. 8. Juli 2022, die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., auch kurz GFF, erhebt heute vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen den im Artikel 10 Gesetz G10, auch genannt, geregelten Einsatz von Staatstrojanern durch deutsche Nachrichtendienste. Die angegriffene Neuregelung aus dem Juli 2021 erlaubt allen 19 Nachrichtendiensten das Auslesen verschlüsselter Kommunikation. Die 10 Beschwerdeführerinnen, darunter Rechtsanwältinnen und Journalistinnen, befürchten eine Überwachung ihrer verschlüsselten Kommunikation und zum Beispiel aus Messengern wie WhatsApp. Schwere Grundrechtseingriffe sind vorprogrammiert. Die Nachrichtendienste müssen keine nennenswerte Voraussetzung erfüllen, um Staatstrojaner einzusetzen. Die Betroffenen haben keinerlei Möglichkeit, sich gerichtlich zu wehren. Die G10-Anpassung setzt den gefährlichen Trend der letzten Jahre fort. Neue technische Überwachungsmöglichkeiten für alle Behörden ohne Notwendigkeit, ohne Rücksicht auf gefährdete Grundrechte, ohne ausreichende Kontrolle, sagt Jürgen Behring, zuständiger Jurist bei der GFF. Eine Abwägung des tatsächlichen Nutzen von Staatstrojanern mit den grundrechtlichen Risiken findet gar nicht erst statt. Das wäre aber gerade für den Einsatz durch Geheimdienste zentral, deren Befugnisse im Vorfeld von Straftaten sehr vage definiert und kaum kontrollierbar sind. Dabei greifen die einschlägigen G10-Regeln tief in verschiedene Grundrechte ein. Allen voran ist der Schutz des sogenannten Fernmeldegeheimnis gefährdet. Weil der Zugriff heimlich stattfindet und in der Regel auch später nicht offengelegt wird, können die Betroffenen sich nicht wehren, da die Geräte nicht nur auf laufende Unterhaltung, sondern auch auf bereits gespeicherte Kommunikationsdaten zugreifen können, ist zudem das sogenannte IT-Grundrecht verletzt. Es schützt Menschen vor einer Veränderung ihrer technischen Geräte und deren Programm. Die Nutzung von Staatstrojanern gefährdet dieses Grundrecht auch noch aus einem weiteren Grund. Der Staat setzt mit dem Mittel der Staatstrojaner selbst Anreize dafür, dass IT-Sicherheitslücken offen bleiben. Anders kann die Software oft nicht installiert werden. Ihn trifft aber gleichzeitig eine Schutzpflicht. Er muss derartige Sicherheitslücken eigentlich aufdecken und sie schließen lassen. Der Staat muss vor IT-Sicherheitslücken schützen und darf sie nicht für eigene Späßsoftware offen halten, sonst spielt er Kriminellen in die Hände. Muss Deutschland es selbst im Zentrum eines desaströsen Cyberangriffs wie WannaCry 2017 stehen, damit die Zuständigen aufwachen? Fragt Ulf Bührmeier, Vorsitzender der GFF und freier Journalist. Er gehört zu den Beschwerdeführerinnen in der Verfassungsbeschwerde, genau wie die vom NSU 2.0 betroffene Anwältin Seda Beyzer-Yildiz und Jean Peters, Journalist und Aktionskünstler des Kollektivs Peng. Daneben greift die Beschwerde das erweiterte Informationssystem der Nachrichtendienste an. Alle Verfassungsschutzbehörden und nun auch der militärische Abschirmdienst speisen Informationen in die Verbundsdatei ein und stellen sie damit den anderen Diensten zur Verfügung. Das Risiko ist groß, dass es dabei bei dieser enormen Datensammlung zu Missbrauch kommt. Bereits im April konnte die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit dem Grundsatzurteil zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz einen großen Sieg gegen ausufernde Überwachungspraktiken der Nachrichtendienste erringen. An diesen Erfolg knüpft nun die Verfassungsbeschwerde zu G10 an. Die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen müssen auch auf das weitere Nachrichtendienstrecht erstreckt werden. Das war der linke Medienspiegel im Juli 2022. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.